3.1 und 3.2. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Kultur. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sind wir in Kassel, wo die örtliche Kunsthochschule anlässlich ihrer Neueröffnung eine große Ausstellung der Studierenden organisiert hat. Ich spreche mit dem Oberbürgermeister von Kassel, Johannes Blumenstein. Herr Blumenstein, einen schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Blumenstein, die Direktorin der Kunsthochschule sagte in der Eröffnungsrede zur Vernissage, sie bedanke sich ganz herzlich bei der Stadt Kassel für die großzügige Unterstützung. Was war damit gemeint? Hat die Stadt Kassel die Ausstellung finanziell unterstützt? Jein. Zur Ausstellung selbst hat die Stadt nichts beigetragen. Sie hat aber einen Teil der Kosten für den Umbau der Kunsthochschule übernommen. Vor 2 Jahren erreichte uns nämlich ein Schreiben der Direktorin, in dem sie erklärte, dass es für einen Umbau an den nötigen Finanzen fehle und die Hochschule auf finanzielle Unterstützung durch die Stadt hoffe. Dass die Stadt den Umbau der Kunsthochschule mitfinanziert hat, wurde aber auch kritisiert. In einer regionalen Zeitung hat sich eine Leserin darüber beschwert, dass die Stadt Steuergelder für Kunst verschwende. Was würden Sie der Leserin antworten? Nun ja, immer wieder erreichen uns Stimmen, die sagen, man solle mehr Geld für andere Bereiche, wie zum Beispiel Gesundheit, ausgeben. Das ist einerseits verständlich. Allerdings sind Kunst und die Förderung junger Talente sehr wichtig für uns, denn wie Sie wissen, findet in unserer Stadt alle 5 Jahre die weltweit wichtigste Ausstellung zu zeitgenössischer Kunst statt, die Documenta. In einem Interview sagten Sie, dass die Mehrheit der Einwohner von Kassel eher dafür sei, dass die Stadt die Kunsthochschule und die Kunststudentinnen und Studenten fördere. Die Menschen hier in Kassel scheinen also ein nicht so geringes Interesse an Kunst zu haben. Wie kommt das? Wir bemühen uns immer darum, Kunst für alle zugänglich zu machen. Es kann nicht sein, dass Kunst nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen da ist. Es sollte allen möglich sein, mit ihr in Berührung zu kommen. Wie Sina Heckemann, Studentin des Studiengangs Visuelle Kommunikation und Kuratorin der Ausstellung, erklärte, sei es ihr wichtig, eine Ausstellung zu kuratieren, die alle besuchen können. Man müsse, wie sie erläuterte, keine Kunstprofessorin oder kein Kunstprofessor sein, um sich die Ausstellung anschauen und sie genießen zu können. Deswegen müsse Kunst in der Öffentlichkeit stattfinden. Auf Straßen und Plätzen, also dort, wo sie jeden erreicht. Was erwartet denn das Publikum hier in der Ausstellung? Das Thema der Ausstellung ist Kunst im Alltag. Die Kuratorin hat im Vorfeld mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gesprochen und viele teilten ihr mit, dass es ihnen wichtig sei, den kleinen Dingen im Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Deswegen haben die Künstlerinnen und Künstler sich mit ganz alltäglichen Gegenständen beschäftigt. Eine Kunstform, die sie dafür gewählt haben, nennt sich Lifescape. Der Begriff ist eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern Life und Landscape. In der Ausstellung finden sich mehrere Installationen, die eine Art Landschaft bilden. Eine Landschaft aus konkreten, ganz alltäglichen Gegenständen. Sehr interessant. Na, dann bin ich ja gespannt. Bevor ich mir die Ausstellung anschaue, möchte ich mich für das Interview bedanken. Ich hoffe, die Ausstellung wird ein Erfolg.